Sonne am Morgen erwacht in deinem Land. Die Schönheit deiner Heimat hast du längst schon erkannt. Der Tau auf den Blättern spiegelt Ruhe vor dem Sturm. Der morgige Tag ist mein. Der morgige Tag ist mein. Vaterland, oh Vaterland, wann ist es soweit? Deine Männer stehen längst schon zum Kampfe bereit. Die Treue ist unser und der Ruhm, der ist dein. Der morgige Tag ist mein. Der morgige Tag ist mein. Der Soldaten eilt der Schlacht längst voraus. Der Wind bläht die Fahnen mit dem Zeichen darauf. Der Krieg beginnt, wir werden Sieger sein. Der morgige Tag ist mein. Der morgige Tag ist mein. Der Kampf, er war grausam, doch der Staub legt sich rasch. Die Soldaten kehren heim in ihr geliebtes Land. Der Krieg ist gewonnen und die Sonne geht auf. Der morgige Tag ist mein. Der morgige Tag ist mein. Der morgige Tag, der morgige Tag, der morgige Tag ist mein.